Der Prosecco ist alle. Irgendwas ist doch immer. Der Podcast mit René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 25. Ausgabe vom Podcast. Irgendwas ist auch immer der Podcast mit René und Stefan. Und hier ist der Mann, der sagt, Pessimisten sind Optimisten mit mehr Erfahrung. Hallo René, das ist ja sehr, wie sagt man? Hallo René. Hallo Stefan. Ach, da ist er, Stefan. Und hallo an den mobilen Empfangsgeräten genau. Zur 25. Ausgabe. Soll ich dir sagen, dass meine Finger schon wieder eingefroren sind fast? Ja, ich hatte aber gesagt, heute werden Handschuhe angezogen. Ja, nein. Kannst du vielleicht kurz sagen, wo wir hier in strömendem Regen stehen? Ja, wir haben noch nicht alle begrüßt, ne? Weil du hast schon gesagt, hier ist strömender Regen, es ist trüb. Aber wir haben unseren eigenen Sonnenschein mitgebracht. Hier ist Vanessa, hallo. Die ist auch wieder dabei. Also, ich hatte hier übrigens zu stehen unsere Praktikantin. Aber dazu kommen wir ja später. Dazu kommen wir später. Da weiß ich ja noch gar nichts von. Nein. Ja, wir sind mal wieder auf Tour und wir sind da, wo wir schon mal waren, nämlich in Potsdam in der Medienstadt Babelsberg. Also bei mir steht, wo wir heute sind, wird nicht verraten. Genau. Und du hattest vorhin gesagt, wir können es doch schon verraten. Ja, aufgrund des Wetters. Haben wir ein bisschen umgeplant, denn wir sind auf dem Studio Babelsberg, in der, im Gelände. Gute Zeit, schlechte Zeit, eine Kulisse, der sind wir ganz nah. Tatsache. Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein halbes Haus hier, aber das ist eine Studiokulisse. Genau. Das Medienstadt Babelsberg ist Fotos. Öffentlich zugänglich, hier geht man ja ran und findet nicht. Bei dem scheiß Wetter ist bestimmt kein Sicherheitsmensch hier. Ja. Komm, wir gehen mal ein bisschen näher ran. Vielleicht. Na, oder andersrum, die drehen gerade und wir laufen genau durchs Bild. Ja, genau. Wird nicht passieren. Ja. Es ist aber auch heute. Warum haben wir immer so ein schlechtes Wetter bei? Weiß ich nicht. Obwohl, letztes Mal war es ja richtig schön eigentlich, außer kalt. Ja, dann. Genau, da hat sie recht. Wo sie recht hat, hat sie recht. Ja. Ganz vorneweg den Marc. Unser Intro. Den Marc. Marc. Richtig. Ihr habt es gemerkt, was Neues, eine neue Stimme. Komm, wir gehen mal ein bisschen hier rüber. Ja. Müssen wir hier über den Sound klettern? Na, das machen wir mal besser nicht. Nee. Genau, Marc ist neu an Bord, hat einen kleinen Spruch gebracht. Ich kenne die Ecke sogar aus GZS. Stefan, konzentriere dich mal ganz kurz auf das, was du sagen willst. Genau, hallo René, du filmst wieder. Nein, und zwar, Marc haben wir gewinnen können für ein cooles Intro. Und dafür schon mal vielen Dank. Und wir haben noch viel vor mit Marc, aber dazu in den nächsten Sendungen mehr. Oder René? Ja. Aber ich sehe, du hast auch Feedback bekommen, René. Du musst mal herkommen, ins Mikro sprechen. Wir haben technisches Feedback bekommen, unter anderem. Und zwar die Verteilung von links und rechts. Ja. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, weil sie vielleicht mit beiden Ohren hören, einer von uns ist mal links, einer ist mal rechts. Und die, die mit nur einem Kopfhörer hören, haben offensichtlich das Problem, dass sie den anderen nicht so gut verstehen. Ja. Wir werden ein bisschen nachkorrigieren, glaube ich, aber nicht viel, weil Links- und Rechtsverteilung hilft halt auch, dass man uns besser versteht. Genau. Und um es konkreter zu machen, wir sind jeweils 40% links und rechts versetzt, wenn wir bei uns zu Hause aufnehmen. Dann würde ich sagen, ja genau, richtig. Jetzt bei dieser Live-Situation hier, da sind wir halt real, ne? Also da, wir sprechen also ins Mikro. Sprechen in ein Mikrofon, da ist nicht viel zu drehen. Außer der Stefan dreht das Mikrofon. Nee, passt. Und sonst ist es so, dass wir genau, dass die Spuren technisch aufeinandergelegt werden. Da kann man ein bisschen tricksen. Dann würde ich sagen, machen wir 35 oder 30. Ja, wir probieren es mal aus, wir modifizieren das, aber ja. Wir haben aber noch ein technisches Feedback. Ja. Das kam jetzt ganz frisch rein. Ganz frisch. Das ist ein negatives Feedback, weil es wurde gesagt. Negativ. Die der Musik, Soundteppich. Der Soundteppich. Manchen, oder scheint einen zu stören. Ja, es war ein bisschen krass formuliert, fand ich. Das kann man auch netter sagen. Ja, aber es ist halt so, das ist halt wie so ein alter Perser. An den haben wir uns jetzt über die Jahre gewöhnt. Der ist, glaube ich, 2006 zu uns gekommen. Richtig. Und da kann man sich halt nicht so schnell von trennen. Vielleicht machen wir den ein bisschen leiser. Unser Karl Kabetsch. Aber der ist ja, wie gesagt, auch... Nicht in den Außenaufnahmen ist er nicht zu hören, aber ich finde, der gehört schon dazu. Ja, also vielleicht werden wir nicht kicken, aber vielleicht mal gucken. Werfen wir ein Auge drauf, wollte ich gerade sagen. Werfen mal ein Ohr drauf. Genau. Und vielleicht regeln wir ein bisschen runter. Ihr könnt uns ja auch Feedback geben, wie ihr das seht. Wenn jetzt alle sagen, die finden den blöd, den Soundteppich, dann müssen wir uns das einfach lassen. No. Vanessa, wie siehst du das? Die hört da den Podcast. Ach ja, nee, die kommt gerade hier mit, auf die. Auf deswegen die kommt die ja mit, damit sie ihn sich nicht zu Hause anhört. Ach so, ja. Also wollen wir mal kurz drei Worte hier nochmal zur Kulisse sagen? Nee, wir machen jetzt das Feedback kurz zu Ende. Okay. Wir haben noch ein anderes Feedback, und zwar ein Feedback zu dem Inhalt und der Art unserer Sendung. Das hat uns sehr geschmeichelt. Und zwar haben Kai und Lisa uns geschrieben: Uns gefällt die Art eurer Podcasts richtig gut. Wir hören gern rein, und das, obwohl wir nicht so die Podcaster sind. Weiter so. Genau. Ihr müsst wissen, euer positives Feedback ist unser Lohn, ne? Weil mehr haben wir von der ganzen Sache nicht. Wir stehen hier nicht im Regen, weil wir dafür Geld bekommen, sondern weil wir nichts zu tun haben und einfach raus wollten. Weil wir Langeweile haben. Ja, richtig. Wir wollten nicht im Wohnzimmer hängen, Wir wollen, dass ihr bei der Langeweile mit dabei seid. Nein, vielen Dank für das Feedback von beiden, Kai und Lisa. Das gibt doch Kalisa, oder? Genau, Kai und Lisa sind Kalisa_geocaching auf Instagram, aber dazu später mehr, wenn wir werden ja noch irgendwann mal wieder einen Podcast über Geocaching haben, also wahrscheinlich in naher Zukunft, und da werden wir uns mit den beiden vielleicht noch ein Stückchen mehr auseinandersetzen. Genau. Auf jeden Fall, ja. Ja, und jetzt kommen wir zu unserem großen Problem, ne? Wir haben niemanden, dass wir da jetzt nicht rüberkommen? Nein, nee. Wir haben niemanden, der uns den Regenschirm hält. Ja. Nein, brauchen wir ja auch nicht. Wir haben ja alle Mützen. Ich habe einen dabei. Zur Not könnte man den. Jetzt hast du mir die Überleitung kaputt gemacht. Ja. Dann, okay. Wir haben anderen Problem. Wir haben niemanden, der uns das Mikrofon hält. Stimmt. Wir halten es immer selber. Oder nee, ich halte das immer selber. Du hältst es immer, genau. Ja. Du hast es ja, das ist ja bei dir eher so ein Schutz, das Mikrofon zu halten, damit du diese schweren Sachen wie jetzt gleich über den Zaun klettern nicht machen musst. Genau, richtig. Das ist Eis und Tarnung. Damit du wieder in die Bäume klettern musst beim Geocachen. Ja. Nein, wir sind wirklich auf der Suche nach einem Praktikanten. Ja. Das war eigentlich der Versuch einer sehr einer gelungenen Überleitung. Ja, ist dir gelungen. Genau, wir brauchen einen Regenschirm halt ist ja nicht das Einzige. Ein oder mehrere Praktikanten. Und wenn man so überlegt, in der Vergangenheit, fallen dir denn coole Praktikanten ein? Ja, also. Also die wir jetzt nicht engagieren Stefan, können, aber worauf Stefan jetzt ein bisschen anspielen will, er will euch natürlich motivieren, dass ihr vielleicht ein positives mal überlegt, Beispiel geben. Ob ihr dazu nicht auch Bock habt. Mhm. Erstmal habt ihr keine Lücke im Lebenslauf. Das ist schon mal ganz toll. Wir hatten ja schon mal gesagt, für euren Lebensunterhalt müsst ihr selber sorgen. Ja. Das können wir nicht tun. Aber den Fame, den teilen wir natürlich auf jeden Fall. Ne? Aber ich muss dazu sagen, ich habe eben eine sehr leckere Teigtasche bekommen. Das war eine Bewerbungsteigtasche. Ja. Die war sehr wir suchen Praktikanten für den Bereich Social Media zum Beispiel. Genau. Oder Namensnennung, Podcast ist natürlich sicher, sprechen darf man auch. Mhm. Wir gucken mal, also da ist einiges drin. Und was ist das? Neben dem Hundehaufen da? Hier liegt also, wir stehen immer noch, also das müsst ihr euch vorstellen, wir stehen vor einem Zaun und gucken auf eine Fernsehkulisse, gute Zeiten, schlechte Zeiten und überlegen dabei. Eigentlich könnten wir diesen Blick einfach mal dann auch posten bei Instagram, das damit ihr euch das vorstellen könnt. Ein Foto. Genau. Und dabei überlegen wir, wie wir euch vermitteln können, dass Praktikanten Positionen richtig cool sind. Ja. Und da gibt es sehr berühmte Beispiele, genau. Ja. Und zwar, der Elton ist der mir als erstes. Der Elton ist wohl mit der bekannteste. Von Stefan Raab. Von Stefan Raab, genau. Und ich habe mal so ein bisschen, weil er halt wirklich der bekannteste ist aus meiner Sicht, seinen Weg verfolgt. Er hat halt beim Radio angefangen, hat ein Praktikum dort gemacht, also auch dort schon. Dann war er Volontär bei Hamburg 1, müsste dir bekannt vorkommen. Nee. Na, ist doch so ein Partnersender von. Ach so, von TV Berlin. Ja, okay, richtig. Und vom 6. Februar 2001 bis Dezember 2015, also bis zum Ende der Show, war er halt der Showpraktikant bei TV Total, bei Stefan Raab. Und es sind ja 14 Jahre. Das ist ja Wahnsinn. Und was hat er jetzt davon gehabt letztendlich? Ja, dass er Praktikant ist jetzt war? Bekannt. Der hat doch eigene Sendung gehabt. Er hat eins, eigene zwei oder Sendung, drei zum Beispiel. Ne? Genau, ja. 1, 2 oder 3 und ist ja täglich im Quiz zu sehen. Wer weiß denn sowas? Ne? Mit Kai Pflaume und Bernhard Hohecker. Und das Besondere bei Elton ist ja, er heißt ja nicht Elton. Er tritt ja nur als Elton auf. Ach, warte, lass mich raten, der heißt bestimmt Manuel. Heißt er so? Ich dachte, du weißt es. Nee, Patrick? Ich wollte da gar nicht so doll drauf eingehen, da müsste ich gleich noch mal gucken, wie er wirklich heißt. Nein, ey, er hat einen bürgerlichen Namen. Ach, und er tritt als Elton auf, ja, genau. Ne? Kriegen wir aber noch raus, kann man gleich nochmal nachliefern. Oh, das kann man nicht gleich nach. Jetzt mache ich zum Beispiel wieder diesen Praktikantenjob, ja, und dass das abwertend klingt. Jetzt kommt der. Ne? Weil auch das ist wichtig, dass wir keine offenen Fragen zurücklassen. Genau. Du kannst ja schon mal weitergucken. Ich wollte jetzt seinen bürgerlichen Namen nicht verraten. Ich mache mal den Manuel Andrack. Ja, und er ist halt auch verheiratet, hat zwei Kinder, glaube ich. Adresse müsst ihr euch selber im Netz raussuchen. Genau, habe ich nicht gefunden. Ja. Aber du hast schon das nächste gesagt. Alexander Duschert. Richtig. Ne? Das ist sein... Übrigens Baujahr 71, wen es interessiert. Und wie Stefan ja schon sagte, nicht mehr Single. Ja, so ist das. Genau, der nächste Praktikant, den du gesagt hast, war Manuel Andrack, ein ganz berühmter. Vanessa weiß auch, wer für wen er der Sidekick war. Ja. Manuel Andrack. Okay, wenn ihr es auch nicht wisst, dann ist davon auszugehen, dass ihr da schon geschlafen habt. Vanessa ist noch zu jung wahrscheinlich. Nee, nicht zu jung. Ja, da war sie schon im Bett. Jetzt sei vorsichtig. Nee, da lag sie einfach schon im Bett. Ach so, war zu spät. Ja. Ja, okay. Also Harald Schmidt schon, ne? Genau. Die ganz Jungen werden das nicht mehr kennen. Es gab halt im deutschen Fernsehen eine Zeit lang richtig eine Phase von Late-Night-Shows. Und da war Harald Schmidt so mit der, oder das wahre Gesicht von Late-Night-Shows. Und René, du hattest mir einen Link geschickt zu einem sehr interessanten Bericht, zu so einer Diplomarbeit, ne, war das? Genau, da ging es, glaube ich, um die Analyse der TV-Sidekicks in richtig, Deutschland. Richtig, richtig. Also mir war das so viel Text. Ist es aus, ja, klar, aus Amerika gekommen, ne? Dort waren die Late-Night-Shows, oder hatten die Anfänge, sind ja heute auch noch in Amerika sehr weit verbreitet. In Deutschland war zwischen 2000 und 2003 so die Hochzeit der Late-Night-Shows. Heute leider nicht mehr. Also ich muss sagen, ich vermisse die Harald Schmidt Show. Muss ich ehrlich sagen. Ich war ein treuer Zuschauer und ich habe sehr, sehr, sehr viel gelacht. Wobei man ja auch feststellen musste, die Zeiten haben sich ja geändert. Wer weiß, ob das heute auch noch so wäre. Aber wie gesagt, ich war da ein riesen Fan von. Und Kennzeichen von Sidekicks oder Praktikanten in dem Fall waren halt, das waren halt so Stichwortgeber und Anspielpartner für Dialoge und für Themen. Ne? Es war halt ein super Duo immer. Haben wir bei der Abendshow da auch einen gesehen, ne? Wir waren bei der Abendshow, beim RBB in der genau, Abendshow. Richtig, ein ganz bekannter. Ist der bekannt? Ich kannte den nicht. Der ist, glaube ich, ist der aus der Heute-Show? Also ist ein ganz bekanntes Gesicht. Okay, ich kannte den nicht. Auf jeden Fall scheint diese Rolle ja auch wichtig und notwendig zu sein und bei uns findet die sich so nicht. Wieso? Aber wir haben noch Vanessa immer dabei. Brauchen wir denn eigentlich zwei Sidekicks? Ja, das weiß ich nicht. Ein links, ein rechts. Genau, nee, für jeden einen. Für jeden, genau. Wir kommen gut vorbereitet dann immer hier. Und dann würde ich unsere beiden Sidekicks gegeneinander kämpfen lassen. Live im Podcast. Denk dran, wir wollen ja erstmal welche haben. Also, du machst den gleich wieder kaputt. Ich wollte dich nicht vergraulen. Nein, natürlich wird nicht gekämpft. Und diese Sidekicks sind meistens auch Producer gewesen. Also Manuel Andrack zum Beispiel bei der Harald Schmidt Show war auch im Producer-Team. Ne? Okay. Und die helfen halt bei Aktionen, haben teilweise auch eigenständige Beiträge. Also so kommen die sozusagen auch ins Rampenlicht. Aber letztendlich sind die Sidekicks auch feste Bestandteile der Show, ne? Muss man einfach auch sagen. Ich glaube, man merkt es auch, wenn du so einen Dialog hast, ne? Also es ist ja im Podcasting auch, wenn du einen Podcast hörst, wo nur einer spricht, hat das eine andere Dynamik, als wenn du einen Podcast hast, wo sich zwei permanent ins Wort fallen, genau. Wo zwei miteinander reden. Und ich glaube, das wird in so einer TV-Show halt, ist es das gleiche Ergebnis. Ja. Auf jeden Fall, ne? Und die müssen halt wirklich zusammen passen. Also du kennst ja auch noch von früher, bevor die Harald Schmidt Show im Fernsehen war, gab es ja noch Schmiteinander. Ja. Mit Herbert Feuerstein zusammen. Das ist jetzt ja einer der ältesten Sidekicks sogar. Sowieso. Herbert Feuerstein. Habe ich auch sehr gerne geguckt. Sagt dir das was, Vanessa? Herbert Feuerstein. Ja. Und Harald Schmidt zusammen? Kennst du da Folgen? Oder? Nee, Schmiteinander. Harald musst du. So gut wie gar nicht geguckt. Da hast du was verpasst in deinem Leben, auf jeden Fall. Und das lässt sich auch nicht nachholen. Nee. Also, wie gesagt, Harald Schmidt ist ja ab und zu noch mal im Fernsehen oder muss noch mal im Theater sehen. Der ist auf jeden Fall cool. Hat er sich nicht komplett zurückgezogen? Naja, mit seiner Show schon, aber er ist ja manchmal Gast so in Sendungen. Ne? Genau, was wir noch sagen können, wie gesagt, 2000 bis 2003 so die Hochzeit und danach sind alle Versuche im deutschen Fernsehen gescheitert, so eine Show noch mal zu etablieren. So eine Late-Night-Show? Genau. Aber aktuell läuft doch eine, die auch mit zwei berühmten, also ja, auch ohne Sidekick, Klaas und... Nee, nein, das ist ja Berlin, quasi, Late Night genau, Late genau. Night Berlin, kommt jetzt auch bald wieder mit Klaas, wie ich hoffe, Häufer Umlauf. Klaas, Läufer Umlauf. Häufer, und der andere, wie, Häufer Umlauf. Und Joko. Joko Winterscheid Joko ist Winterscheid, ja, der ist ja da nicht dabei. Nee, richtig, sein Sidekick heißt anders, aber das weiß ich nicht, wie der heißt. Aber selbe Prinzip. Irgendwas mit Blund oder so, ne? Kann es sein? Ich weiß es ja nicht. Genau, ist dasselbe Prinzip. Stimmt, könnte man sagen. Und die Sendung gibt es ja auch erst seit 1-2 Jahren. Ich finde es ehrlich gesagt auch lustig. Ja, ich gucke die auch sehr gerne. Definitiv. Es gibt aber auch Gegenbeispiele. Late-Night-Shows, die sich nicht durchgesetzt haben, vielleicht weil sie keinen Sidekick hatten. Wer? Oliver Pocher Show. Oh Gott, aber da liegt es, glaube ich, eher am Oliver Pocher. Und Anke Late Night mit Anke Late Night. Okay, also ich glaube, ja, kein Kommentar. Sorry, Anke, sorry, Olli. Okay, wir mögen euch trotzdem, genau. Ja, nee, das reicht also, doch, wenn euch einer von uns beiden mag. Genau, mehr habe ich zu dem Thema ehrlich gesagt nicht zu sagen. Also vielleicht zusammenfassend nochmal, wie ich schon meinte, ich vermisse die Zeiten. Also es gab ja dann noch Versuche von Harald Schmidt bei Sky irgendwie groß rauszukommen, aber... Wir können das Konzept doch auch mal probieren mit Sidekick, also Praktikant. Dann machen wir es abwechselnd. Dann eine bin Woche ich der Hauptmoderator. Eine Woche bist du der Praktikant, die nächste Woche bin ich der Praktikant. Und dann entscheiden wir, wer besser als Sidekick geeignet ist. Ja. Komm. Herzlich willkommen zum Podcast mit Stefan. Und hier ist mein Praktikant. Hallo Klaus. So müssen wir das dann machen. Genau. Nein, Quatsch. Ja, so viel dazu. Jetzt haben wir hier, ja, kann man ein bisschen über die Situation reden, wie wir sie jetzt hier haben. Wir stehen jetzt seit ungefähr 10 Minuten vor dem... Vanessa bewegt sich keinen Schritt, die ist schon eingefroren, glaube ich. Ja. Hat wieder ihre Mütze vergessen, wie beim letzten Mal. Ich würde sagen, lass uns mal einen Meter gehen. Wir gehen jetzt mal zu dem Ort, wo Gute Zeiten, Schlechte Zeiten gedreht wird. Na hier? Nein, die Innen, wo die Innen. Ach so, die Innen, okay. Aber ich muss dir sagen, die Stelle kenne ich. Die Ecke? Absolut, ja, die erkenne ich wieder. Da? Ich kann es dir nicht sagen, aber dieses berühmte U-Bahn-Schild... Die Straße ist doch, komm, lass uns mal. Ach nur, Reichenberger oder Reichenburger Straße, die ist ja ganz bekannt in GZSZ. Ne? Und das ist wirklich. Stimmt, Kloster, ja, das kann sein. U-Bahnhof Klosterstraße. Ja, da arbeite ich ja, aber der sieht anders aus. Wenn du das nächste Mal Gute Zeiten, Schlechte Zeiten guckst, läuft der immer noch, wird der in 100 Jahren auch noch laufen, ja, dann könnt ihr an uns denken. An das gelbe, blau, also der gelbe Pfeiler mit dem blauen U-Bahn-Schild. Genau, von dort sprechen wir gerade zu euch. Ja, richtig. Und wie es geil. Ist wirklich Kulisse, ne? Also es sind keine echten Häuser, es sind nur die Außenwände und dahinter ist alles so mit Stützen. Gerüst. Ja, Gerüst. Ja, aber warte mal, wenn sie so in echt bauen. Ach, vielleicht haben sie jetzt nicht weitergebaut, ja. Das kann natürlich sein. Ah ja, okay. Gut, der eigentliche Grund, warum wir aber hier sind, ist, wir wollten ja zum Radio. Das klappt nur dieses Mal nicht. Genau, das war eigentlich die Überraschung. Heute zum Radio beim RBB, deswegen sind wir ja hier in Babelsberg. Aber unser Kontaktmann. Ja. Wollte, dass wir nochmal eine alte Podcast-Folge ansprechen. Genau, und wir reden nochmal kurz über Arbeitsunfälle, oder? Ja. Eieiei, heikles Thema. Ja, gute Besserung, wie heißt er nochmal? Robert. Robert, auch wirklich, ja? Ja. Okay, alles klar. Ja, Robert, Mensch, aber wir holen das nach, wenn es dir wieder besser geht, deswegen beeil dich bitte. In der Regel 6 bis 8 Wochen. Ja, und wir hoffen, dass du alles gut überstehst und dann wieder fit bist. Ne? Aber zum Thema Arbeitsunfall kann ich noch einen Nachtrag liefern. Ich habe nämlich noch 2 gute Beispiele gefunden. Ach nee. Aus dem Bekanntenkreis. Und zwar Wegeunfall. Auf dem Weg nach Hause springt dir plötzlich deine Kniescheibe raus. Was machst du? Du denkst, oh, ist ein Wegeunfall. Geh ich mal schnell zum Durchgangsarzt. Mhm. Und was macht der Durchgangsarzt? Der winkt dich durch. Nee, der sagt, tut mir leid, ist kein Wegeunfall. Weil? Was muss ein Wegeunfall sein? Nein, also die, ja, gute Idee. Nein, Wegeunfälle sind natürlich auch Hinweg und Rückweg von der Arbeit. Aber es gibt was eine Bedingung. Was braucht es für einen Wegeunfall? Es darf nicht einfach so passieren. Du brauchst einen äußeren Einfluss. Ja. Also, wäre er gestolpert, die Treppe hochgestolpert, die Kniescheibe, dann wäre es ein Wegeunfall. Aber da nichts weiter war. Die Kniescheibe springt dann nicht einfach so raus. Doch, das kann ja passieren. Beim nächsten Mal nicht. Ja. Richtig, gute Zusammenfassung. Beim ersten Mal springt sie einfach so rauf, beim genau, zweiten Mal definitiv nicht. Genau. Ja, genau so ist es. Wirklich, ohne Scheiß. Ne? Und einen anderen Fall hat mir mein Physiotherapeut erzählt. Und zwar, Arbeitsunfall haben wir schon gelernt, der Weg zur Toilette zählt als Arbeitsunfall, wenn da was passiert, aber auf Toilette natürlich nicht. Und in dem konkreten Fall war es so. Der wurde ins Klo gesaugt. Nein, die Toiletten wurden gereinigt und irgendwie haben die dort Reinigungsmittel genommen, Klobrille sauber gemacht, die aber vielleicht doch etwas ätzend waren. Oh, scheiße. Und den Rest kann man sich vorstellen. Kein Arbeitsunfall. Okay. Ne? Also immer schön aufpassen. Dann was soll er da machen? Soll er sich das Klo neben den Bürostuhl stellen? Also ich glaube, in so einem Fall kommt dann die Unfallversicherung und sucht sich da schon den richtigen, der dafür zahlen muss. Ja, aber ist kurios, oder? Ja. Also, ja. Gut. Damit würde ich sagen, haben wir den kalten Teil der Sendung. Oh ja. Schon. Oh ja. Wir wechseln jetzt ins Warme. Das Problem ist. Stimmt, wir wollten ja mal dahin gehen. Wir hatten, kann man ja mal sagen, wir hatten ja eigentlich vor, das Gute mit dem Nützlichen und Schönen zu verbinden und wollten eigentlich ein bisschen geocachen hier im schönen Potsdam-Babelsberg. Aber die Wetter, das Wetter lässt das einfach nicht zu. Dadurch sind wir sehr zeitig. Ja. Und wir werden jetzt die nächste Stunde im Auto verbringen. Was? Nein, wir suchen. Wir können mal gucken. Wir gehen auf jeden Fall zu der guten Zeit, schlechte Zeiten, ja. Wo die Innenaufnahmen gedreht werden. Ja. Wir gucken mal, ob wir die U-Bahn zufällig sehen, die man auch in gute Zeiten, schlechte Zeiten immer sieht. Ja. Die ist nämlich auch hier irgendwo. Ach, cool. Und ich weiß nicht, ob am Wochenende gedreht wird. Aber ich möchte meinen. Da möchte sich jemand bewegen. Ja, lass uns reingehen. Ja, dann lass uns reingehen. Dann sind wir gleich wieder da. Oder willst du schon auf deinen Song aufmerksam machen? Nee, wir machen das drin. Okay, dann machen wir es drin. Es gibt gleich Musik. Ja. Ja, wir sind wieder da und zwar sind wir jetzt in einem warmen, kuscheligen Studio, in der Tonregie, genau, beim RBB. Richtig, und hier wird jetzt gerade oder gleich, deswegen müssen wir uns ein bisschen ranhalten, die Nachrichtensendung, wie heißt die? Du kennst dich viel besser aus. RBB um 6, das Ländermagazin. Eben gab es noch den Trailer oder Teaser, der aufgenommen wurde, ganz kurz. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit, wo wir hier unseren Podcast aufnehmen können. Und um 18 Uhr wird dann live die Sendung ausgestrahlt und wir sind dann wahrscheinlich auch nochmal in der Regie. Und heute im Studio ist Britta Elm. Ja. Ja. Und ich muss ja mal sagen, also Vanessa und René, ihr kennt euch gar nicht im RBB aus. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also, ja. Nicht gut vorbereitet. Ja. Und ich wir haben heute schon Uwe Martel gesehen, den Moderator von Täter Opfer Polizei, haben uns auch mit ihm ganz kurz unterhalten. Richtig. Wir haben also das hier im vollen Umfang schon genutzt. Genau, ne? Und wie gesagt, nochmal vielen Dank an Vitamin B, dass wir hier rein können überhaupt. Das muss man ja auch nochmal sagen. Genau, und dann wollen wir die Zeit, wir müssen uns ranhalten. Ja. Du weißt, wir sind immer so langsam. Na, dann reden wir schneller jetzt. Kommen wir also gleich zum nächsten Punkt. Jetzt, ja, dein Thema. René. Passend zum Musikraum, passend zur Musikregie, wird es jetzt musikalisch, ja. Genau. Ja. Und zwar das Songquiz. Wir können nochmal kurz im Hintergrund, horchen wir nochmal kurz rein, dass den Song der letzten Woche. Also letzte Woche ist ja falsch, letzte Folge vor 2 Wochen. Genau, den ich nicht erkannt habe. Ja, und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kannte den Song vorher auch nicht. Es handelt sich um, es ist tatsächlich so, du lachst, aber ja? Ich kannte den Song nicht. Ich habe den gehört, dachte, oh, der klingt sehr charakteristisch. Jetzt machst du dich auch nicht ganz vielen Leuten unbeliebt. Ed Sheeran. Ed Sheeran, ja. Ed Sheeran. Shape of You. Shape of You, ja. Richtig. Und kennst du den Witz hier? Nee. Es gibt einen englischen Witz. Do you know why... Ed has no girlfriend because she ran. Ah, Ed, she ran. Ja. Der ist gut. Okay, der ist gut. Gut. Aber, ich wollte noch was sagen. Unabhängig zu dem letzten Quiz, auf das offenbar keiner gekommen ist, auf die Antwort, hatte ich eine Antwort auf das vorletzte Quiz bekommen. Ja. Und zwar Hathaway. What is love, genau. Da nochmal als Hinweis, es gibt einen Einsendeschluss. Wenn ihr uns erst nach Aufzeichnung der nächsten Folge mitteilt, dann könnt ihr nichts mehr gewinnen. Ja, aber wir werden gucken, dass wir die Frage auf Instagram zumindest so time, dass wir rechtzeitig die Antwort einholen können. Okay, ja. Gut, damit kommen wir zu einem neuen Song. Kommen wir zum neuen Quiz. Und da kann ich schon mal ganz fröhlich behaupten, ich habe ihn erkannt. Der war auch wirklich mal einfach. Dann würde ich sagen, hören wir mal rein, ob der für euch auch so einfach ist. Und als kleiner Tipp, war vor kurzem ganz aktuell, weil jetzt hast du ja schon fast. Also ich hoffe, du piepst das raus. Ich glaube, das ist zu einfach. Na, okay, nee, dann raus. Nehmen wir nochmal ab. Nee, wir piepen das raus, fertig. Was soll ich denn rauspiepen? Weil, ja. 10 Sekunden lang, oder? Ja. Nee, das geht ja gar nicht. Okay, dann nicht. Nein, aber wir kriegen das schon hin. Ja, also ich wollte es euch einfach mal, aber ich glaube, ihr habt es eh schon erkannt. Ein Song, der wirklich zeitlos ist, glaube ich, und immer super im Radio kommt. Weißt du noch, aus welchem Jahr der war? 88? Nee. Oh Mann. Stand also, in dem Video, ne? Stand im Video, ja. Ich weiß es nicht, ihr findet es auch ohne den Tipp raus. Ja. Und hört mal in eure Herzen, dann kommt das. Richtig, sehr gut. Der war gut, der war in Ordnung. Den würde ich durchgehen lassen, okay, als Tipp. Alles klar. Schreibt uns die Lösung in unser Kommentare per Mail. Kommentare per Mail, genau. Und dann schauen wir mal. Aber wie gesagt, diesmal glaube ich, wissen es viele. So, dann zum übernächsten Quiz kann ich schon was sagen. Ja. Und zwar beim übernächsten Quiz, das Lied ist ja schon auf anderen Kanälen gelaufen. Ich habe quasi an einem Testpublikum ausprobiert und es gab Feedback. Jetzt kommen die Podcast-Hörer da. Ich habe, natürlich, nur dass der gute das Stoff. Gute zum Schluss, ja, natürlich. Und ich habe ein Feedback darauf bekommen, auch über Instagram. Und zwar gab es auf das beim nächsten Podcast kommende Musikquiz die Reaktion: You are so incredible. Wow, keep going. I'd appreciate your opinion about my new cover. Also zu Deutsch, du bist so unglaublich, mach weiter so. Und ich würde mich freuen, wenn du mal deine Meinung zu meinen Covers abgibst. Ne? Mhm. Und ich möchte das gerne mal einspielen. Ein weil Ping-Pong. Mit seinem Handy spielen. Ich hatte sehr hohe Erwartungen und wir hören mal kurz rein. Warum lachst du? Woran musst du denken, wenn du das hörst? Ich sag mal, wie macht der? an der ist der. Ja. Ich hatte erstmal was anderes im Kopf, dass da jemand schwer gequält wird. Ne? Ganz ehrlich, wenn das meine Tochter wäre. Ich finde, die hat Talent einfach. Also, wenn das meine Tochter wäre. Ja. Dann würde ich, wenn sie singt, mich auf den Balkon stellen, damit die Leute mich sehen und wissen, dass ich sie nicht quäle. Ach so. Ja. Naja, gut. Na, wie alt ist das, die junge Dame? Weißt du das? Und sie hat das Feedback sozusagen gegeben, ne? Ja, genau. Wow. Ja, aber das ist so ein Pseudo-Feedback, was wir auf unserem Instagram-Kanal auch oft kriegen. Das ist nicht echt? Na, das ist so, oder hat einer was gepostet? Mir ist eigentlich scheißegal, was der gepostet hat. Ich schreibe einfach mal einen Kommentar runter, dass er sich meins anguckt. Ja, okay. Ja, ja, also unser Feedback für Sie? Geil. Sie soll auf jeden Fall nichts anderes machen. Mega Karriere steht bevor. Genau. Oder wie Dieter Bohlen sagen würde. Ängstlich, als wenn wir das nicht sagen sollten. Ach so, die hört, also ganz ehrlich, die kommt ja nicht aus Deutschland, die versteht uns nicht. Und wer so selbstsicher in die Öffentlichkeit geht, da hat auch ein Dieter Bohlen ja keine Scham dann, da auch dann eben so direkt oder spitzzüngig zurückzureagieren. Okay, na gut, dann lassen wir das mal so stehen, würde ich sagen. Ne? Thema DSDS haben wir ja gerade schon gesagt, das ist ja ein super Übergang, René. Ja, als wenn der geplant wäre. Wie im Buche. Ja, genau. DSDS, guckst du das eigentlich? Stimmt, ich musste es bei euch gucken, als ich neulich bei euch war. Ich muss dazu sagen, auch wenn es doof klingt, ich gucke es nicht freiwillig. Vanessa, warum guckst du das? Also nein, Vanessa es ist, ich glaube, bei DSDS ist, und auch andere Trash-TV-Formate sind halt mit Absicht ja so gemacht, dass du nicht weggucken kannst. Ne? Ist wie ein Unfall, du musst hingucken oder was? Ich habe, ja, nee, so blöd wie es klingt, ist wirklich so. Oder ich habe ja einen sehr schönen Begriff für so da auch gefunden. Nee. Deppenparade. Deppenparade, ja, okay. Ja. So, Deppenparade. Ab und zu schalte ich ja auch mal rein, aber ich schalte auch ganz schnell wieder weg. Gib uns mal ein paar Infos für die Leute, die vielleicht gar nicht wissen, was dieses DSDS ist. DSDS steht für Deutschland sucht den Superstar und es gibt es in Deutschland seit 2002, also schon 18 Jahre. Und ist ein Ableger der britischen Sendung Pop Idol. Es gibt aber auch American Idol, ne? Das ja. ist das amerikanische. Also ich glaube, das gibt es in mehreren Ländern, ne? Ja, ja, das ist ja international verkauft, ne? Es gibt sogar Siegprämien. Von Staffel 8 bis 14 waren es 500.000 Euro. Fett, halbe Million Euro. Aber ab der 15. Staffel haben sie es dann gefünftelt, nur noch 100.000. Wahrscheinlich weil man mit den Sängern ja eine viel größere, viel bessere Karriere machen kann, dann brauchst du die hohe Siegprämie nicht wahrscheinlich. Oder? Ich glaube eher, das ist tatsächlich eine finanzielle Geschichte, ja. Weil vielleicht kommen wir auf den Punkt gleich noch. Also ich habe eine Vermutung, warum die Prämie weniger geworden ist. Ja, warum? Baller mal noch ein paar Facts raus, vielleicht kommen okay. wir ja. Also wir sind in der 17. Staffel aktuell und in 2011 gab es ein tragisches Ereignis, weil bei einer Autogrammstunde in Oberhausen in einem Einkaufszentrum gab es eine Massenpanik, wo sich 80 Kinder bzw. Jugendliche verletzt haben mit diversen Knochenbrüchen und Quetschungen und dort waren mehr als 5000 Fans sozusagen anwesend. Ja, ist leider etwas in die Hose gegangen sozusagen. Wer war da? Eine Zuschauerfrage. Ich habe eine Zuschauerfrage. Stefan, das Publikum fragt, wer war da? Wahrscheinlich alle, oder? Nee, das kann ja, also wer das war, weiß ich nicht, aber manchmal ist es ja so, dass das eine, also ich kann dir nicht sagen, ob es der Sieger war, der dort aufgetreten ist, oder vielleicht irgendwie Dieter Bohlen, der auch da war. Also egal, wer da war, 5000 Leute, das ist schon echt eine Ansage. Ja. Ich wollte kurz noch was sagen. Du hast gesagt, aktuelle Staffel 17. Ja. Du musst mal überlegen, das läuft also seit 17 Jahren. Das heißt, die Leute, die man jetzt womöglich in die Shows kommen sieht langsam, ne, sind Menschen, Jugendliche oder was auch immer, die zur ersten Staffel noch nicht mal gelebt haben. Richtig, die kennen den ersten Sieger noch gar nicht so richtig. Weil die ja gar nicht. Und wahrscheinlich kennen die nicht mal Dieter Bohlen. da soll so ein böser Mann sein. Ja, wer kennt Dieter Bohlen nicht, ne? Und was ich aber erstaunlich fand, die Quotenentwicklung, ne? Also als es ganz neu war in Deutschland, hat es halt eine riesen Faszination gehabt, fast 13 Millionen Zuschauer in der ersten Staffel und mittlerweile nur noch so um die 3 bis 4 Millionen. Also es hat schon extrem abgenommen. Und jetzt hast du übrigens auch deine Antwort darauf, warum die Siegprämie möglicherweise nicht mehr so hoch ist. Weil die Popularität gesunken. Was ist die Quote gesunken von 13 Millionen auf 3,5 Millionen? Das ist ein Viertel. Ja. Das ist ein Viertel. Ja. Und das kommt ja jedes Jahr im Prinzip, ne? Also schon krass. Es gab. Die Deckenparade war auch krasser. Ja. Also die Aussagen von Dieter Bohlen waren heftiger. Ja. Der ist ja schon nett geworden jetzt nach etlichen Jahren. Wahrscheinlich. Also, wenn es jetzt schwer zu verstehen war, also das Publikum sagt, das Live-Publikum sagt, dass die nicht mehr so krass und nicht mehr so blöd sind, die Deppen. Mhm. Würde ich aber gar nicht sagen. Ich glaube nämlich, dass ganz gezielt darauf auch hingearbeitet wird und jetzt noch bewusster als vorher, diese Stars rauszukristallisieren und eben wirklich diese Deppen zu liefern. Und man kann im Internet mal gucken. Ich habe im Vorfeld mal ein bisschen recherchiert. Mhm. Es gibt da einige Kandidaten, die sich auf YouTube auch zu Wort melden, die ganz fette Klauseln im Vertrag haben, wo sie über bestimmte Sachen nicht reden dürfen. Mhm. Aber da kommt dann auch raus, dass du hast eine ganz große Casting-Maschinerie vor diesem Moment in der. Logisch. Ne? Und ich weiß nicht, ob ihr euch an den Typen erinnern könnt, der da in High Heels reinkam und sich richtig arrogant gegeben hat. Und da hatte ich ein Video bei YouTube gesehen. Und der hat gesagt, er wurde vorher angestachelt, dass er dem Bohlen mal richtig seine Meinung sagen soll. Und da hat er gesagt, darf ich das dann? Und da haben die gesagt, ja, blas richtig raus. Ja. Und davon angestachelt hat er das auch gemacht. Und dann wurde er vorgeführt. Richtig. Also ganz ehrlich, es ist Fernsehen. Na klar. Und das ist eine Show, es ist vieles halt, ja, Dinge passieren einfach so. René, wir haben eine Wortmeldung aus dem Publikum. Vanessa. Dieser Mensch, dem wurde angeblich auch gesagt, er soll diese hochhackigen Schuhe anziehen. Die siehste? Die vor die Brust gehalten und hat gesagt, zieh die an. Siehste, also offensichtlich wurde ihm sogar gesagt, was er anziehen soll. Und ja, ich glaube, dass 100 pro, dass es genauso läuft. Sonst wäre es langweilig geworden. Ja, vielleicht. Also aber dazu kommen wir später. Wir haben ja noch mehr Trash-TV. Auf jeden Fall. Und da wird's, es gibt auch noch ein paar pseudowissenschaftliche Informationen gleich. Ja, wobei ich aber sagen muss, also ich glaube, im Vergleich zu Anfang der 2000er bis heute ist so die Hemmschwelle für Beleidigungen, da muss man ja heute auch vorsichtig sein. Ne? Also heute sind die Menschen da, glaube ich, ganz anders drauf als vor 20 Jahren. Weiß ich nicht, ob es vielleicht auch daran liegt. Mutmaßung. Ein bisschen, ja, natürlich. Ja. Ich kann es nicht belegen, weil ich gucke ja die Sendung nicht. Ja. Genau. Dafür kennst du dich aber gut mit der Sendung aus. Ja, ich bin ja medieninteressiert, mediengeil, sagen wir es mal so. Ne? Okay. Ja, die anderen Punkte hiervon können wir jetzt mal weglassen, glaube ich. Das ist, kann ich eh nicht aussprechen. Genau. Dann aber kommen Trash wir TV, genau, allgemein zum Thema Trash TV. Also Trash TV, was ist Trash TV? Trash TV ist, wird auch als Unterschichtenfernsehen bezeichnet. Mhm. Ne? Oder, was ich ganz interessant fand, Affektfernsehen. Und Affektfernsehen sind in erster Linie Talk-, Beziehungs- und Spielshows, ne, mit dem Fokus auf emotionale Befindlichkeiten. Ne? Das heißt, und das kann man jetzt mal im Hinterkopf ein bisschen abgleichen mit den Fernsehformaten, die man so schaut, ob diese Faktoren, die ich jetzt gleich noch weiter aufführen werde, ob die da vorkommen. Okay. Und dann hat man eigentlich, dann wird es einem, glaube ich, auch ein bisschen klarer, worauf diese ganzen Shows ausgelegt sind. Ne? Also es geht darum, die Grenze zwischen privaten, zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit zu überschreiten. Ne? Das ist, was eben dieses Trash-TV oder auch Affektfernsehen ausmacht. Es geht auch um die Zentrierung auf Einzelschicksale. Ne? Man hat da eine Personalisierung, die, also das heißt, irgendeine Sache wird personalisiert in eine Person gehoben, was dazu führt, dass das ein Klima der Vertrautheit und auch der Verlässlichkeit schafft. Das heißt, die Information, die man da sieht, da sagt der glaubt man dann oder schenkt der mehr Glauben, ne? Ja. Also es wirkt dann, das ist der nächste Punkt, authentisch, ne? Authentizität ist auch ein ganz wichtiges Thema. Und diese Authentizität wird aber entweder erzählt oder sogar auch inszeniert, ne? Das haben wir ja gerade bei dem DSDS-Beispiel gehabt. Also, und das weiß man, glaube ich, auch bei jeder Frauentausch-Sendung, dass die Sachen was dort. Was für eine Sendung? Kenn ich nicht. Ach, tu doch nicht so. Mama Mia. Hä? Ja, also auch da, glaube ich, da ist schon jeder hintergekommen, dass das wirklich in die Richtung geschoben wird. Man kann da gern mal suchchen bei Google Jan Böhmermann, Bauer sucht Frau. Hm. Der hat dieses, der hat das mal quasi gehackt. Ne? Also das ist eine sehr empfehlenswerte. Sich da reingeschleust. Ja. Dann der nächste Punkt für dieses Affektfernsehen ist Intimisierung. Das heißt, der hatte ja schon gesagt, private Themen werden öffentlich gemacht. Mhm. Und eine Emotionalisierung, das Erleben und das Empfinden wird betont. Ne? Also beim Fernsehen ist es immer super wichtig, auf Emotionen raufzuhalten. Ja. Man hat ja auch, wenn man das vielleicht mal sich durch den Hinterkopf gehen lässt, mal so eine Wackelszene, dann sieht man Leute heulen und so. Ne? Das ist genau das, nah dran sein, mittendrin, Emotionen das einfangen. Spontan dann auch passiert, ne? Genau. Entweder passiert es tatsächlich spontan oder es wird versucht, diese Spontanität zu erzeugen, ne? Durch wackelige zu Kameras. Zu provozieren, ne? Genau, ja. Ja, und der Anspruch von Affektfernsehen ist halt, die Realität abzubilden. Mhm. Und das, finde ich, ist immer so ein kleiner Widerspruch, weil es ist letztendlich hingeskriptet. Ne? Denkt man mal jetzt an das Beispiel Dschungelcamp. Auch da denkt man ja, da wird einfach den ganzen Tag gefilmt. Das ist sicherlich auch so, aber da wird natürlich auch, werden Stories aufgebaut. Dort hast du sogenanntes Typecasting. Mhm. Das heißt, es werden bestimmte Typen zusammengecastet und dann sitzt den ganzen Tag einer vor der Kamera, sogenannter Footage-Logger, und der guckt es und schreibt dann auf, wenn interessante Sachen passieren. Ja. Und das gibt er dann in Schnitt und der Schnitt versucht dann daraus eine Story zu machen. Und doch da wurde schon tausendfach aufgedeckt, dass Reaktionen eben wild zusammengeschnitten werden. Dass wenn einer sagt, hä, was? Und dann sagt er auf einmal im nächsten Schnitt nochmal, hä, was? Auch da müsste der Zuschauer schon merken, der hat das nicht fünfmal gesagt, ja, ne? Sondern da versucht das man mit filmischen Mitteln eben eine Story zu erzählen. Und deswegen ist es halt schon ein bisschen widersprüchlich, dass solche Formate den Anspruch auf Abbildung der Realität für sich in Anspruch nehmen, aber letztendlich eine ganz klare Vorstellung davon haben, was sie halt abbilden wollen. Mhm. Ich glaube, wir haben es auch schon in vergangenen Sendungen mal gehabt, das Thema Frauentausch, dass Leute sitzen vor dem Trailer dann, wo gesagt wird, und wenn sie eine bessere Familie haben, ne, was dann bei den Formaten ja nicht schwierig ist, wenn man die so sieht, dann melden kommt sie sich. Kommt auf die Familie drauf an, ja. Und das ist für mich Haken auswerfen, Leute einfangen. Na klar, ja. Ne? Und das werden ja ganz bewusst Leute da auch mal zusammengeworfen, dass überhaupt erst eine Situation entsteht, die interessant ist. Mhm. Und ich glaube, selbst die Dschungelcamp-Macher hatten sich mal in einer Staffel über die Moderatoren nach außen ans Publikum echauffiert über ihre Kandidaten, weil sie gesagt haben, die liegen den ganzen Tag nur rum und schlafen. Das ist natürlich Worst-Case-Szenario. Ja, da gibt's was willst du daraus machen? Ja, da kannst du keine 2-Stunden-Sendung. Und wenn du eine langweilige Sendung ausstrahlst, hast du keine Quote. Ja. Wie hieß die Sendung, von der du gerade gesprochen hast? Dschungel, was? Dschungelcamp. Ah, okay. Muss man die gucken, oder? Ja, ist das sehr wie mit der STS? Ja. Läuft der aktuell auch? Richtig. Oder jetzt zu unserem Ausstrahlungstermin nicht mehr? Ja, aber also ich muss sagen, ich bin eigentlich ein Fan der ersten Stunde davon gewesen, aber mittlerweile ist das ein bisschen abgeebbt. Man Wann waren die erste Stunde? Temporär. Die erste Stunde vom Dschungelcamp war seit 2004 gibt es das ja. Ja, also warte mal, ist das länger als, das ist 2 Jahre nach der DSDS? Richtig, richtig. Okay. Ne? Also es waren so die Knallersendungen bei RTL, die richtig gut eingeschlagen sind. Genau, und zur aktuellen Staffel muss man halt sagen, wir wissen nicht, wer gewonnen hat, weil wir heute aufzeichnen. Heute ist das Finale in Wirklichkeit. Ja, wir haben ganz vergessen zu sagen, welches Datum haben wir denn heute? Ja, heute ist der 25. Januar 2020. Und Ausstrahlungstermin? Ist der 4., 5. Februar. Warte, ich habe es aufgeschrieben. Guck mal bitte ins Konzept. 3. Februar. Am 3. Februar kommen wir raus. Also wir können nur sagen, dass einer von den dreien hier, entweder Dani Büchner, Sven Ottke oder Prinz Damian gewonnen hat. Mein Tipp war ja schon raus. Ich hätte Raoul Richter gedacht. Ich glaube, es wird Prinz Damian. Ich sage jetzt, im jetzigen Zustand sage ich Dani Büchner gewinnt. Echt? Vanessa, hast du auch einen Tipp? Ich sag Prinz. Auch Prinz. Okay. Ja. Da schauen wir mal nächstes Mal. Können also ganz mal? Ehrlich, ich möchte das nochmal hier in aller Öffentlichkeit von ja, zu Worte oder zu Protokoll geben. Ja. Ich könnte auch ohne diese Sendung leben. Ja, aber sie hat, also da glaube ich auch, ist dieser Effekt, wie du gesagt hast, man möchte manchmal auch reinschauen und gucken, wie es weitergeht. Ja, das ist halt, dann muss man auch ganz ehrlich sagen, das ist gut gemacht. Ja, definitiv. Also, und das liegt schon allein an den beiden Moderatoren. Ja, auch da muss man nochmal zugeben, das ist die, das kommt nicht aus denen raus. Moderatoren sind in der Regel eher nur sogenannte Vokabelwerfer. Ja, klar. Gut aussehende Vokabelwerfer. Da könnte man gucken, Micky Beisenherz ist einer der großen, großen Schreiberlinge, einer von vielen mit Sicherheit, die dahinter stecken. Mhm. Ja. Also man kann zum wir haben eine Wortmeldung. Eine Wortmeldung. Wusstet ihr, dass der männliche Part dieser Moderation ausgewechselt wurde? Ja, da kommen wir jetzt gleich zu. Der männliche Part wurde ausgewechselt? Ja, leider. Das Munchichi musste ausgewechselt werden. Genau, also wir sind jetzt auch irgendwie in der 14. Staffel. Ne? Ach nee, Quatsch, umgekehrt. Seit der 13. Staffel gibt es eine Siegprämie, da haben wir auch wieder den Fall. Gab's und genauso wie bei DSDS 100.000 Euro. Nee, anscheinend gab es die vorher nicht. Überleg mal, da kriegt ein Profi, also ein C-Promi, genauso viel Geld wie ein Nobody. Nee, ein Nobody bei DSDS, ja, genau. Produktionskosten im Jahr sind 30 Millionen Euro. Das ist auch eine internationale Produktion im australischen Dschungel, weil vor der deutschen Ausstrahlung wird dann immer sozusagen das britische Format ausgestrahlt für 2 Wochen. Wir haben ein paar Nominierungen für Preise, und zwar Grimme-Preis-Nominierung gab es 2013. Ein Riesenskandal, auch da möchte ich euch sehr gerne mal googeln zu Herz legen. Und zwar Frau, wie heißt die Schauspielerin? Entweder man sucht nach Pierre Kusmanek und Grimme. Pierre Kusmanek. Ja, da gab es also in einer TV-Sendung, in einem, was ist das für ein Format gewesen? So ein Gesprächsmagazin, gab es eine riesen Auseinandersetzung zwischen einer Schauspielerin, die halt den Pierre Kusmanek stellvertretend fürs Dschungelcamp runtergemacht hat aufgrund dieser Nominierung. Okay. Dann haben wir noch 2011 war das Dschungelcamp als beste Unterhaltungssendung für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. 2000, darf ich kurz einhaken? Ja. DSDS war tatsächlich auch zweimal sogar im Bereich Unterhaltung für den Deutschen Fernsehpreis nominiert und hat sogar gewonnen. Oh, wow. Aber da muss man dazu sagen, es ging da um die Motto-Shows, die wirklich professionell gut gemacht sind. Ja, okay, das ist ja dann schon eine andere Ebene, genau. Aber Dschungelcamp hat auch einen Preis gewonnen, und zwar 2013 Deutschen Comedy-Preis, beste Moderation. Ja. Ne? Dabei haben aber die Moderatoren nicht an der Preisverleihung teilgenommen. Und apropos Moderatoren, das war bis Staffel 6 Sonja Zietlow und Dirk Bach. Aber Dirk Bach ist ja leider damals überraschend gestorben. Und danach hat dann Daniel Hartwig die Rolle ersetzt. Ne? Mhm. Und das ist bis heute so, das Moderatoren-Duo. Aber ich finde, der macht's auch nicht schlecht. Ja. Man hat sich mittlerweile dran gewöhnt. Aber du muss er das, was ihm vor die Nase geworfen wird, muss er letztendlich verkaufen. Ja. Und ja, das macht er nicht schlecht. Aber ich meine, stell dir einen anderen Moderator vor, der wäre, glaube ich, nicht so passend dafür. Also die beiden sind schon ganz gut, aber Dirk Bach, Sonja Zietlow, das war schon ein perfektes Duo. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich finde es manchmal ein bisschen zu übertrieben. Overacting. Ja. Aber ja. Es ist okay, es ist super. Alles es ist gut, lustig, ne? Genau. Und passt auch dazu. Ja, die Einschaltquoten lagen von Anfang bis Ende konstant zwischen 5 und 7 Millionen, also ein bisschen mehr als DSDS. Heute, mehr als DSDS heute und weniger als beim Start. Genau, richtig. Ne? Ja, und fallen euch noch bekannte Sieger ein? Also, ohne auf den Zettel zu gucken, fällt mir natürlich sofort ein Costa Cordalis. Ja, Dann das war sogar der erste. Die Frau, die so hochnäsig immer klingt. Desiree Nick. Desiree Nick. Dann hört schon auf, da verließen Ross Anthony. Ja. Da verließen sie ihn. Per Kusmak hast du ja schon gesagt. Per Kusmak, achso, ja, sonst würden wir heute gar nichts mehr von ihm hören. Genau. Du siehst, das funktioniert. Dann hier der, so ein Jungscher von DSDS, so ein. Joey Heindl? Ja, genau. Mhm. Okay. Den hätte bestimmt auch, genau. Ja, René, noch eine, die du kennen müsstest, Melanie Müller. Melanie Müller, die das Sandmännchen auf dem Arsch tätowiert hat. War ein Spaß, ja. Marin Gilser, hatten wir noch Menderes, Mark Terenzi, Jenny Frankhäuser. Mark Terenzi? Ah, Mark Terenzi. The Regals and the Regals. Yes, genau. Ingrid van Bergen. Und letztes Jahr, wer hat da gewonnen? Ich weiß es nicht. Ne, die geht doch jetzt durch alle Sendungen auch noch. Keine Evelyn. Ahnung. Evelyn Schneider? Bordecki heißt die, glaube ich. Okay. Die hat gewonnen? Ja. Okay. Pff, ja, keine Ahnung. Genau. Eine Sache ist mir gerade, genau, also es gab ja auch mal einen Sommerableger davon, einmal, hat man es probiert, und zwar 2015, Ich bin ein Star, lasst mich wieder rein, und zwar war das im Sommer ein Camp sozusagen, und die Gewinnerin hat sich automatisch qualifiziert, und das war Brigitte Nielsen, und die hat direkt danach auch die Staffel gewonnen im Winter. Okay. Ich bin ein Star, holt mich hier raus, sage ich mal. Aber wir haben ja auch damals in unserer Podcast, in unserer ersten Podcast-Reihe oder Staffel, das war im Jahr 2008. Richtig, wir beide waren im Dschungel. Ja. Wir haben uns den Dschungel zu uns geholt. Kannst du dich erinnern? Aber sowas von. Ich habe es zur Auffrischung auch nochmal gehört, die Folge. Ja, Podcast-Folge 40, für die, die ihn sowieso nicht hören können, weil er nicht im Internet verfügbar ist. Genau, ist schwer ranzukommen, bis gar nicht so. Aber Stefan wird uns ein Geschenk heute machen und wird die besten Sachen zusammenschneiden. Wie guckst du, war doch so abgesprochen. Ach so, die besten Sachen zusammenschneiden. Ja, das, also... Wir gucken mal, also das kriegt Stefan. Haben wir schon nach einem Showpraktikanten auf. Nein. Wir gucken mal, genau. Also ein paar Highlights werden wir bestimmt da mal reinmachen. Ne? Da ging es zum Beispiel darum, unsere Luxusgegenstände. Ja, also das war der Auftrag, mit dem wir in die Sendung gegangen sind damals. Mhm. Zwei Luxusgegenstände. Weißt du deinen? Nee, wir verraten es gar nicht, weil wir hören sie ja. Die Stelle würde ich gern jetzt dann hören wollen. Ja, alles klar, dann gucken wir mal. Ja? Dann hören wir mal, vielleicht hören wir jetzt einfach mal kurz rein. Machen wir. Und dann kannst du ja schon mal überlegen in der Zeit, was dein Luxusgegenstand heute wäre. Ja, danke, danke, danke. Hallo und herzlich willkommen. Zurzeit schauen alle nur eine Sendung im deutschen Fernsehen. Ja, genau diese Sendung. Ja. Das ging ja schon mal voll in die Hose. Ja, erzähl. Wir sind nämlich voll im Dschungelfieber und da sind wir garantiert nicht die Einzigen, wie wir erfahren haben. Und deshalb steht diese Sendung ganz im Zeichen des Dschungels. Ja, mein Publikum. Ja, Publikum. Letzte Sendung haben wir es noch angesprochen und heute zahlreich erschienen ist nämlich Marco. Hey, hi. Hallo Marco. Hi. Ja, Marco. Schön, dass du da bist. Dschungelerfahrung kann ich. Oh. Und hier wird gerade was ganz Exotisches ausgepackt. Ja. Känguruhoden gepresst. Übrigens, die Stimmung muss auch ein bisschen zum Warmen werden, ne? Wieso? So ein bisschen Regengeräusche. Ja, das hört man schon im Hintergrund. Genau, es heißt ja Regenwald, ne? Ja. Weil es immer regnet. René sieht jetzt aus wie so ein Ranger. Ich fühle mich auch so. Am heutigen Abend war ja festgelegt Luxusgegenstände. Richtig. Hast du einen Luxusgegenstand dabei? Ja, definitiv. Ausholen. Wie definiert sich unser Luxusgegenstand? Ein Luxusgegenstand ist etwas, was man mit in den Dschungel nimmt, was es dort nicht gibt. Ja, was du halt, wenn du so ein paar Tage im Dschungel bist, gern haben möchtest, zusätzlich zu dem ganzen Zeug, worauf ich nicht verzichten kann. Ja, genau. Ja, da habe ich zwei Sachen. Ganz wichtig. Ja, wir fangen erstmal an. Ich habe mein Kuschelkissen mit. Ein Kuschelkissen und ich wette, da ist bestimmt ganz viel Zeug eingenäht. Ja, da kann ich mir nämlich ein Tuch machen, mal links rum, mal rechts rum. Ja. Nein, das ist mein Lieblings. Echt, du würdest das hässliche Ding, als wir zusammen im Hotel waren, hast du es nicht bei ihr gehabt? Da war es noch nicht so akut. Okay, und dein zweiter Gegenstand? Mein zweiter Gegenstand Leider in der falschen Ausführung, aber eine Taschenlampe. Eine Taschenlampe und wie lange halten die Batterien? Ja, ich würde mir natürlich dann eine andere mitnehmen, die ich selbst aufladen kann. Und warum? Damit ich immer weiß, gerade wenn es dunkel ist, wo die Tiere sind. Und jetzt mal zu deinen Gegenständen. Ja, ich fange mal mit dem Kleinen an. Und was Schönes für abends. Ja. Ein Buch. Aha. Das habe ich schon mal empfohlen. Was für ein Buch? The Book of Questions. Ah ja. Hatte ich ja schon mal empfohlen. Und was ist, wenn es ausgelegen ist? Dann fange ich von vorne an, weil also. Das sind irgendwie, 214 Fragen. Und wenn ich bei 214 bin, habe ich die erste schon wieder vergessen. Stimmt, jeden Tag eine Frage. Genau. Das ist doch und cool. Das zweite ist, ich habe erst überlegt, ich wollte erst was aus Gummi mitnehmen. Ja. Was, also ich bräuchte nicht mal eine Pumpe, weil ich jetzt aufgeblasen mitgenommen. Aha. Und zwar in diesem Football, ne? So zum Spielen ein bisschen, damit man sich da nicht langweilt. Aber ich habe dann noch ein Musikinstrument. Eine Ukulele. Ja, schön herab. Naja, die, weißt du, warum die Gitarre wäre zu groß? Also ich hätte auch eine größere Gitarre, aber das halt die Ukulele. Nee, jetzt frage ich mich nur, ob du damit die Tiere vertreibst oder anlockst. Nee, damit würde ich den Dschungelbeat komponieren und dann würde ich das ja alleine machen danach. Dann würde ich auf deine Hilfe nicht mehr angewiesen. Ja, mach doch. Dann gehe ich jetzt. Und Marco hat auch was mit. Ja, der macht mit. Was hast du an Luxusgegenständen? Also wenn ich das vorher wusste, dass hier eine Ukulele spielt, hätte ich natürlich Oropax mitgenommen. Zu spät, ja. Aber so ist halt Mückenspray geworden. Aha. Weil, ich weiß nicht, was danach alle rumfliegt, aber Moskito bestimmt. Und ein süßer Moment, weil... Ja, Dr. Oetker, da frage ich mich ganz ehrlich, wie man sowas in Dschungel zubereiten soll. Ja, da macht man mit heißem Wasser. Heißem Wasser. Mit heißem Wasser, mehr braucht man nicht. Ah ja, gut, man hat ja eine Feuerquelle bestimmt, ne? Ja. Kann man Wasser. Was für eine unsägliche Scheiße. Genau. Aber ein süßer Moment. Ich finde hier die Schaffrat. Gina Wyatt ist dir wahrscheinlich besser bekannt. Die Warum lacht da Marco jetzt so? Ist es gemein? Ja, die Gina Wyatt. Michaela Schaffrat. Ja. Die finde ich, wenn man jetzt das Dschungelcamp so sieht, kommt die völlig anders rüber als in den Filmen. Ja. Ich habe vorhin bei ihr schon eine DVD von ihr gesehen. Ich habe gehört, die hat erst 5 Filme gemacht. Also? Ja. Und du musst dann jetzt die Lage sagen. Du hast es gehört, ja. Ich hab's im Dschungel so angezogen, auch gar nicht. Na, die hat jetzt ein seriöses Image. Genau. Denk dran, wer schlecht redet, ist ein schlechter Mensch. So ist es. Voll ein Herzsprung. Schweinebacken. Schweinebacken? Schweinebacken. Sagt doch immer der Herr Schimpf. Der Herr Schimpf, ja. Gut, aber zum Dschungel, was wäre eine Sendung zum Dschungel ohne richtig eklige Dschungelprüfung? Ja, die können wir, wollen wir mal welche machen? Ja. Ich habe da mal was vorbereitet. Genau. Wollen wir erst erklären, wie wir das machen, oder? der nervt, der Typ. Also ich glaube, der steht schon hinter der Tür. René hat was vorbereitet, und zwar 6 Teller. Es geht ums Essen natürlich. Und wir wissen nicht, was da drunter ist, außer René natürlich. Aber er weiß ja auch ich nicht, wie die verteilt sind. Genau. Ja. Und wir haben vor 3 Gänge mit jeweils 2 Tellern. Ja, na, wir können gerne zum Beispiel. Also, damit nichts schief geht. 3 Gänge mit jeweils 2 Tellern. Genau. Und wir machen es so, 3 Duelle. Und für jedes Duell stehen 2 Teller bereit. Und ein Teller, ja, Prost. Prost, Stefan, erzähl mal weiter. Für jedes Duell stehen 2 Teller bereit. Und wer gewinnt, der darf sich aussuchen, ob er den ersten oder den zweiten Teller nimmt. Genau. So ist das. Und wenn er den ersten nicht nimmt, muss er den zweiten nehmen, logischerweise. Ja. Ich denke, wir spielen das einfach mal live durch. Genau. Und natürlich, wer kann es professioneller erklären oder wer hat noch damit bessere Hinweise? Passiert. Genau, damit unser Leben nicht gefährdet wird, holen wir jetzt mal Dr. Doc. Hello, I'm Dr. Doc and I'm Hallo, ich bin Dr. Doc und ich möchte euch ein paar gute Ratschläge geben. Also hört gut zu. Alles, was ihr in den nächsten Minuten essen werdet, ist sehr, sehr... Also ich würde es nicht essen. Der meiste von dem Scheiß ist tot, nehme ich an. Und wenn euch übel ist, dann übergebt euch bitte nicht in meine Richtung. Okay, Jungs, dann habt viel Spaß und bitte macht das nicht zu Hause nach. Don't try this at home, please. So, ist es angerichtet? René hat in der Zeit was aufgebaut. Die eine Tasse bewegt sich jetzt schon. Ich weiß nicht, ob ich alles totgeschlagen habe. So. Danke, Dr. Doc. Vielen Dank, Dr. Doc, genau. Unser Experte in Sachen Dschungelernährung. Und ich würde sagen, Wir sehen jetzt hier schön aufgebaut. Das klappert. Hier guckt noch ein Schwanz raus, ist das schön? Das ist bestimmt eine Ratte oder so. Ja. Dann würde ich sagen, mit welchen wollen wir denn anfangen? Oh. Die bewegen sich noch alle. Mit welchen wollen wir anfangen? Ist egal. Marco darf bestimmen. Marco ist Publikum. Genau. Unser Publikum darf heute bestimmen. Welchen Stapel fangen wir an? Müssen wir erstmal festlegen, wer anfängt, oder? Nee, wir nehmen erstmal zwei, die zur Debatte stehen. Okay, dann fangen wir einfach gleich hier vorne an. Okay, fangen wir vorne an. Das klappert schön. Gut. Okay. Welche ist die erste, welche zweite? Ach nee, du darfst ja halt auswählen. Dann, genau, man darf sich quasi eine ausmachen. Genau. Dann würde ich sagen, Schnick, Knack, Schnuck. Bedingung ist auch, dass man auch was davon dann zu sich nimmt. Ne? Ja. Man muss es nicht ganz aufessen. Haare dürfen ausgespuckt werden. Also ist das eklig? Ich habe Gänsehaut auf dem Rücken. Dann nur Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Ah! Papier wird von der Schere also, geschnitten. Ich hatte Papier und Stefan hatte Schere. Ich darf mir aussuchen. Hm? Ich nehme das mit der blauen Untertasse. Na dann, willst du anfangen? Ja. Dann stelle ich dir den mal rüber. Und dann guck mal bitte nach, was du drin hast. Der hat Glück gehabt. Er hat Glück gehabt. Das ist was Gutes. Das sind Schokoriegel, oder was ist das? Ja, Schokolade. Stefan hatte, es war übrigens nur ein Teller, bei dem sowas Nettes enthalten hat. Oh, Gott sei Dank. Da esse ich alle von mir. Du kannst gerne jetzt eins essen. Und dann guck ich mal kurz, damit der Zuhörer nicht warten muss. Oh, was denn das? Das ist ja eklig. Das ist ja. Lebt das noch? Willst du mal kosten? Naja, nee. Also, ich sag mal dazu, was es ist, weil wir haben ja kein Fernsehen. Also, es ist eine Reistafel, die sieht erstmal ganz. Eine Reiswaffel. Die sieht erstmal ganz harmlos aus, aber sie ist mit Meerrettich bestrichen. Aber ich esse das Ganze in Ruhe auf. Ich wäre gleich noch einen Teller. Mhm. Ein Genuss. Ja. So. Dann Marco sagt ja, wir machen hier direkt mal hier rein. Nee, sag ich nicht. Ich sag jetzt, machen wir mal rechts außen. Ja, okay. Dann wieder der Schnick, Schnack, Schnuck, ne? Ja, alles klar. Schnick, Schnack, Schnuck. Ja. Brunnen und Brunnen. Das müssen wir noch machen. Schnick, Schnack, Schnuck. Schade. Steinfeld im Brunnen. Damit so. Darf sich René aussuchen? Du hast vorhin schon blau haben wollen, jetzt gibst du wieder blau. Ich nehme mal orange. Okay. Du fängst an? Ich fange an. Oh, ich hab Glück gehabt. Oh, was ist denn das? Es ist ein Salatblatt mit? Salatblatt mit gepfefferten Zwiebeln. Das ist auch ein Salatblatt? Und es sieht nach, was ist das? Mohrrübe? Nee. Du hast eine gekochte Mohrrübe, die aussieht wie ein Würmchen. Gekocht, aber eiskalt. Das esse ich doch. Du hast auch Kantinenessen. Ja. Drittes Duell, zweimal gelb. Ich würde sagen, wir machen mal wieder unser Spiel. Schnick, Schnack, Schnuck. Schere, Papier. Ja. Ich habe Papier gehabt, Stefan Schere. Ich nehme das hier. Stefan entscheidet sich für einen der gelben Teller. Ich nehme den anderen gelben. Dann guckst du erst mal. Oh, was ist das? Naja, ganz klar. Das sieht aus wie, wie heißen die kleinen Affen? Das ist zwischen den Beinen von den kleinen Affen. Nein, es sind... Das ist ja eklig. Es sind Feigen. Feigen? Ja. Ich habe noch nie eine Feige gegessen. Dann wird es jetzt Zeit, bitte. Ist mach mal den Fluchtweg frei. Wir haben zwei Toiletten, wir können auch gleichzeitig gehen. Na, ein Glück. Kostet einfach, ich habe nichts dran verändert. Das riecht ja aber nach deinem... Mehr rette ich jetzt hier alles. Richtig. Dürfen auch wieder machen, hier, weiter geht's. Gleich mal durch. Okay, ja. Oh. Hasenköttel. Aber das ein großer Hasen. Das habe ich vorhin auf dem Fußweg hierher gesehen. Ja, nee, es sieht zwar so aus, aber es ist es nicht. Es sind Datteln. Datteln. Das Problem war ja, der Stefan mir ja schon im Vorfeld gedroht hat, er steigt aus. Wenn sich irgendwann unter dem Teller bewegt. Ja. Und wir haben da oben übrigens noch die. Jetzt ist da hinten. Ist ja, die wandert schon. Hm? Das ist dann die Nachspeise. Die Zitterspinne. Die Zitterspinne, genau. Ist auch sehr bekannt aus dem Blog. Hm. Kann man gleich mal einen Link setzen ist an der Stelle. Werden wir machen. In den Shownotes. Also hier, nimm dir mal eine Dattel. Nimm erstmal ruhig. Marco macht das alle vorher, lassen wir nicht raus. Ich werde jetzt mal hier vorne hin. Kommst du besser ran? Also, ihr merkt schon, wenn ihr. Achso, wir gehen nicht immer mit unserem Publikum so um. Nein. Also, heute sind wir mal nett. Welcher ruhig, achso. Ja. Achso, heute sind wir mal nett, genau. Na? Ja. Boah, das war doch schön. Mhm. Oh, ich glaube, jetzt brauchen wir erstmal eine Pause, oder? Ja. So. Also, ich fand's witzig. Wir hatten ja auch Essen gegessen. Ja, richtig eklige Sachen. Eklig und schön. Ja. Ja. Also, es lohnt sich eigentlich die ganze Folge nochmal also zu hören. Also, müsste man. Also wir können ja nächstes Jahr zum Dschungelcamp kommen. Pass auf, weißt du, was wir machen können? Wir können mal gucken, ob wir den harten Link in die Shownotes reinmachen von der Show. Ach so, ja, okay. Also wenn ihr Glück habt, dann findet ihr in den Shownotes den Link zur ganzen Folge. Mhm. Die ist von wann war die? 2008. 2008, ja. Also auch schon 12 Jahre her. 12 Jahre her. Ey, jetzt werden einige Leute sagen, was, seit 12 Jahren macht ihr das schon? Wie alt seid ihr denn? Nein, wir haben eine. Wir haben mit 7 angefangen. Also genau, ich bin gerade 20 geworden, also kann was? Man sich das ja ausrechnen. Das haben wir immer damals nach der Kita gemacht. Ja. Natürlich nicht. Ja, also mein heutiger Luxusgegenstand, René, wäre, glaube ich, so ähnlich. Also auch wieder ein Kissen. Und wieder mit Zeug eingenäht. Nein, aber eher dann noch Mütze oder Hut. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Echt? Ja. Man hat ja heute weniger Haare. Also ganz ehrlich, bei dem Promi-Stand heutzutage wäre mein Luxusgegenstand wahrscheinlich Oropax. Hm. Nee, ich würde ein Notizbuch mitnehmen und einen Stift. Ja. Vanessa will auch einen Luxusgegenstand. Ja, okay. Die haben alle einen Hut dort. Ach den so, Hut okay. Kriegst du gestellt. Den brauchst du nicht mal als Luxusgegenstand mitnehmen. Oh, dumm. Es sei denn, es ist ein besonderer Hut. Ja, das hätten sie mir ja an der Schule dann gesagt. Oder? Nee, du kriegst einen Hut. Ihr könnt ja mal überlegen, was euer Luxusgegenstand wäre, ja. Den ihr mit in den Dschungel nehmen würdet. Und ich habe neulich noch eine bessere Sache gehört. Welchen Gegenstand würdet ihr, und das hat jetzt null mit Dschungel zu tun, würdet ihr in die Vergangenheit mitnehmen, um die in der Vergangenheit zum Beispiel so, sagen wir, 50 Jahre oder 100 Jahre zurück, denen zu zeigen? Welchen Gegenstand würde man da mitnehmen? Das ist interessant, ja. Könnt ihr ja kurz mal auf Pause drücken und kurz und in euch gehen, überlegen. Ja. Mir fällt übrigens noch eine Person mit dem Stichwort Dschungelcamp ein, die ich damals sehr gemocht habe. Sarah Knappig. Knappig. Hm. Und wie war der Gegenpart? Da gab es ja noch eine, die na, sich die immer duelliert haben. Wer war das? Das ist, dass neu tätowiert ist und völlig anders aussieht aus der Heidi Klum Sendung oder? Weiß ich gar nicht. Und damals Sarah K. haben wir sie ja immer genannt. Die ist, wo ich damals gearbeitet habe, ist die immer dort in der Nähe einkaufen gegangen. Ach so? Die hat da gewohnt. Okay. Sag jetzt nicht wo in Berlin. Naja, da wird die nicht mehr wohnen. Aber es ist ja ruhig geworden, man hört ja nichts mehr. Schade. Ja. Ja, Dschungel. Genau, Dschungel-Podcast. Das war also unser Dschungel-Podcast liegt jetzt einige Jahre zurück. Mhm. Und wir hatten ja in der Vergangenheit schon drüber gesprochen, dass wir ja schon seit 2006 podcasttechnisch unterwegs sind, aber ihr leider nicht die Möglichkeit habt, die alten Podcasts zu hören. Das wird sich jetzt ändern, zumindest auf Instagram. Weil alles Alte kommt wieder. Genau, und zwar diesmal in Form von kleinen Clips, ja. Die wir auf Instagram posten werden, jeden Donnerstag, weil da ist der sogenannte Throwback Thursday. Genau. Oder auch Rückblick Donnerstag. Und einen gab es schon. Da machen wir mit und posten halt immer Clips aus den alten Sendungen. Also lohnt sich reinzuhören. Das geht von Telefonstreichen über dreijährige Kinder, die Dinge erklären, über lustige Situationen, die wir vielleicht hatten, ein paar Outtakes. Also da ist einiges an Material zu erwarten. Also hört da einfach mal rein. Nur auf Instagram. Ja, einfach mal reinhören. Auf jeden Fall eine coole Sache. Wir freuen uns drauf. Und René greift schon zu seinem Konzept. Warum? Ja, weil ich gucken muss, was als nächstes kommt. Ob wir schon durch sind. Nein, wir sind noch nicht durch, weil jetzt kommt ja noch ein großer Part. Ein großer Part? Auf den sich Vanessa wahrscheinlich auch schon freut. Jetzt dürfen wir ein bisschen lachen. Wir müssen nämlich ein bisschen uns beeilen. Genau, weil jetzt kommt der Tonmann gleich rein. In 5 Stunden geht die Sendung los. Das ist aber auch gut, dass wir den Zeitdruck haben. Ja. Denn jetzt kommt das Witze-Battle. Hauen wir den Witze-Battle raus. Ich suche meine Witze. Hast du die im Kopf? Nee, ich habe einen Zettel. Dschungel? Ja, ich hab's. Okay. Ja? Dann fange ich an. Okay. Ich fange an, ja? Ja. Okay, also. Das Witze-Battle in Folge 25. René ist dran. Meine Frau meinte, dass ich ihren Geburtstag ruiniert hätte. Dabei wusste ich nicht mal, dass sie heute Geburtstag hat. Der war gut, aber ich glaube, den hatten wir schon mal gehört. Ja, ich habe mir das fast gedacht, egal. Hast du die alten Notizen aus? Ja. Jetzt bin ich dran, René, ja. Vorsicht. Also ich habe auch so ein bisschen hier einen alten, der kommt gut. Warum streuen Ostfriesen Pfeffer auf den Fernseher? Damit das Bild schärfer wird. Richtig. War das okay, dass ich die Pointe geliefert habe? Ja, in Ordnung. Dann bist du jetzt dran. Okay, wenn mir langweilig ist, dann poste ich im Elternforum immer die Frage, wie dick ich den Schimmel vom Pausenbrot meiner Kinder abschneiden muss. Mhm. Ich habe jetzt Vanessas Reaktion nicht gesehen. Ich schüttel nur im Kopf. Okay. Kontrollier bitte Montag mal die Brotdosen von deinen Kindern. treffen sich zwei Schauspieler, sagt der eine. Ich habe dich letzte Woche im Schwimmbad gesehen, sagt der andere. Und, wie war ich? Ja, Schauspieler. Schauspieler, Berufskrankheit. Ja. Meine Freundin meinte, dass sie zwei Dinge an mir stören. Dass ich nicht richtig zuhöre und noch irgendwas. Sehr gut. Aus dem Leben gegriffen. Ja. Ja. Okay, eine Frage habe ich noch. Brad Pitt hat einen kurzen, Arnold Schwarzenegger einen lang, Madonna hat keinen, der Papst braucht keinen. Keine Ahnung. Nachnamen. Ah, weiß ja nicht, wo du jetzt dran gedacht hast. Na? Ja. Ja, war doch sehr lustig, oder? Ja, wunderbar. Wie liegen wir so insgesamt in der Zeit? Sehr gut. Wir liegen sehr gut in der Zeit. Und ja, ich glaube, wir müssen jetzt hier gleich das Feld räumen, das Tonstudio, weil die nächste Sendung muss produziert werden und dann muss der Ton abgenommen werden. Also hier liegt schon alles irgendwie an. Das Publikum erhebt sich schon. Ja, das war wieder eine sehr unterhaltsame Sendung, diesmal aus Babelsberg, aus der Medienstadt Babelsberg in Potsdam. Wir hoffen, euch hat es Spaß gemacht und damit verabschieden wir uns. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wünschen euch eine schöne Zeit. Bis in zwei Wochen. Danke René, danke Vanessa. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Und jetzt die Outtakes. So, der Band läuft, René. Hört man das Geräusch? Willst du es drauf haben, dann gehen wir näher ran. Wir gucken mal. Bist du soweit? Ja. Nicht in meine Notizen gucken. Also meine Witze siehst du ja dann. Also haben wir die Witze überhaupt bei, weil du nicht welche ausdenken musst. 3:0 für mich, würde ich sagen. Okay, bist du soweit? Ja. Gut. Hallo und herzlich willkommen zur 25. Ausgabe. Was guckst denn du so? Du siehst ja immer so aus, okay. Hallo und herzlich willkommen zur 25. Ausgabe vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Und hier ist der Mann, der von sich selbst sagt, Pessimisten sind die Optimisten nur... Nee, ich hab den versorgt, scheiße. Komm, wir gehen mal ein Stückchen. Oh nee, ich hab den falsch abgelesen. Muss ich auch mal machen. Pass auf. Kannst du dich nicht zu Hause warm machen? Pass auf. Und hier ist der Mann, der... Nein. Was? Von vorne. Oh, nee, ich kann das professionell sagen. Nein, ich möchte das aber gerne in einem Stück hören. Okay, alles klar. Ist einfach, weil ich fühle mich ja dadurch auch ein bisschen... Was? Besser. Mach einfach. Na gut. Meine Freundin meinte, dass die zwei Dinge an mir stören. Das eine, dass ich nicht richtig zuhöre und noch irgendwas. Sehr gut. Okay, pass auf. Darf ich dir nochmal flüssig erzählen? Ich meine nochmal flüssig. Meine Freundin meinte, dass die zwei Dinge an mir stören. Dass ich nicht richtig zuhöre und noch irgendwas. Mhm. Tschüss.